9. Es ist Herbst. Draußen ist es nass, kalt und stürmisch. Erkältungen nehmen zu. Was kann man dagegen tun? Vitamin C von Zentrum hilft. Vitamine von Zentrum haben immer die gleiche hohe Qualität.